WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Wer sich mit der Hackerkultur auseinandersetzt, der kommt an John Thomas Draper einfach nicht vorbei. Er gilt zu Recht als Pionier der Szene, ein neugieriger Computerfreak, dem es in den 70ern gelungen ist, das weltweite Telefonnetz mithilfe einer Spielzeugpfeife aus einer Cornflakes-Packung zu manipulieren, daher auch sein Alias-Name Captain Crunch. Gleich wird John Thomas Draper selbst zu Wort kommen und wir erfahren dann unter anderem, warum er trotz seiner Fähigkeiten nie reich geworden ist, im Gegensatz zu Weggefährten aus seinen Anfangstagen. The number you have reached has been disconnected. Hello. Captain Crunch? Hat Bill Gates nämlich die Idee geklaut? Der wird immer noch vom FBI gespielt. Das stimmt nicht. Der hat sich doch damals da auch ins Pentagon eingehackt. Ein Crunch, das ist ein Telefonhacker. Meinst du jetzt Frühstück oder was? Müsli. Captain Crunch. Captain Crunch war einer der meistgesuchten Hacker der Welt, der alle Menschen mit nur einem Klick abhören konnte. It's a true story, a true story. I'm standing outside of the phone booth. I have the blue box in the palm of my left hand and a phone in my right hand. I put nothing in the slot. I'm dialing an 800 number now. Tonight I'm going to use the 800 number of an insurance company, but any 800 number will do. It's toll free. Listen, it's ringing. Here, you hear it? Now watch. I'm placing the blue box over the mouthpiece of the phone. All right? I'm pressing the silver button on the blue box now. Done. It worked. Here, listen. I've got a ring now. From here you can call anybody you like, anywhere in the world, for free, thanks to this beautiful little box. Hola, John. Alles klar? Hey, Pedro. Hey, caramba, John. Du hast was verpasst. Eben vor 5 Minuten, da waren 2 Señoritas hier. Madre mia, santo Dios, du glaubst es nicht. Ja, das ist schön. Kannst du mir... Schön? Wie Engel waren sie. Blonde Haare, groß, eine schöner als die andere. Ich denn hier, sagt die eine. Captain Crunch ist hier. Captain Crunch? Genau, genau. Moment mal, die haben nach Captain Crunch gefragt? Ja, ich habe natürlich nicht gegeben, weil ich habe nur noch eine da und die ist für dich reserviert. Ich habe gesagt, Mamacita, gebt den Kranz nicht hier. Und haben die gesagt, woher? Also, wer sie sind oder sowas? Da habe ich gesagt, ich habe Kornpops. Und da sagt die andere, sind das die Puff-Puff machen? Puff-Puff? Ja, im Mund, Puff-Puff. Im Mund? Puff-Puff, ja, das sind die, die machen Puff-Puff. Dann haben sie die Kornpops genommen und gegangen. Ach, so, die wollten nur Müsli. Ja, okay, dann... Gut, sehr gut. Was ist los mit dir, Papi? Du bist heute muy nervioso. Ach, es ist... ich habe einfach das Gefühl, dass... Die ganze Welt besteht nur noch aus beschissenen Idioten. Da tust du jemandem Gefallen und dann... Ah, hüte dich vor dem, den du einen Gefallen getan hast. Hat mein Vater immer zu mir gesagt. Kopf hoch, amigo. Captain Crunch? Ja? Willst du, John? Ach so, ja. Danke. Also dann, Pedro. Hier. Mach's gut. Ich muss los. Wieder raus in die beschissene Welt. Hm? Adios, amigo. Captain Crunch von Evrim Sen und Dennis Moschito. Regie Thomas Leutzbach. Ich wusste, dass da etwas auf mich zukam. Deshalb bin ich mein ganzes Zeug losgeworden und habe versucht, allen Beteiligten aus dem Weg zu gehen. Wobei das schwer ist, wenn dich diese Typen alle 5 bis 10 Minuten anrufen. Aber das alles half nichts. Sie hatten Aufzeichnungen von mir und haben mich anhand meiner Stimme identifiziert. Captain FBI, Hände weg vom Körper. Was wollen Sie? Ganz ruhig hier, Kollege. Das ist schon okay. Ich mach das schon. Scheiße, was? So, die Hände jetzt erstmal bitte dahin, wo ich sie sehen kann, ja? Gehen Sie doch weiter. Bitte weitergehen. Haben die Kollegen den Supermarkt gesichert? Sind Sie John Thomas Draper? Ja. Das ist unser Mann. Sind Sie Captain Crunch? Was, wieso denn? Ich meine, das... Sind Sie's? Ja, ich bin's. Sie sind verhaftet. John Thomas Draper, erheben Sie sich für die Urteilsverkündung der ehrenwerten Richterin. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Ich bitte um Ruhe. Das Gericht begründet das Urteil folgendermaßen. Aufgrund der Beweisaufnahme ist das Gericht von folgenden Tatbeständen überzeugt. Der Angeklagte John Thomas Draper hat sich in mehreren schwerwiegenden Fällen der Manipulation von Telefonleitungen, der Erstellung und des Vertriebs von Geräten zur Manipulation von Telefonleitungen, der Identitätsfälschung zum Zwecke der illegalen Beschaffung von vertraulichen Daten, des illegalen Abhörens und Lauschens, in minder schweren Fällen der Wirtschaftsspionage und der Verschwörung schuldig gemacht. Allerdings erhält er mildernde Umstände, da sein vorbildlicher und ehrenvoller Einsatz in der United States Air Force berücksichtigt werden muss. Daher erscheint trotz des hohen Strafrahmens von 5 Jahren die Aussetzung der Strafe teilweise auf Bewährung angemessen. Eine 4-monatige Freiheitsstrafe ist jedoch als Rest mit sofortiger Wirkung in der Federal Correctional Institution Lompoc, California zu verbüßen. Bist du soweit? Ich warte. Nochmal, danke. Ist nicht leicht, Hacker zu finden, die offen mit der Presse sprechen wollen. Schon gut, schon gut. Schieß los, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Also, erste Frage. Wie oft wurde John insgesamt verhaftet? 2-mal. 1972 bekommt er 5 Jahre auf Bewährung, aber er kann es nicht lassen. Macht weiter, bis 1977 das FBI wieder vor der Tür steht und zack, ab in den Knast. Weil er Blue Boxes gebaut und verkauft hat, richtig? Das ist die offizielle Geschichte. Was meinst du damit? Willst du das wirklich wissen? Es gibt da ein paar einflussreiche Typen, die lieber nicht mit der Sache in Verbindung gebracht werden wollen. Wer denn? Also gut, gehen wir 40 Jahre zurück. Noch bevor Captain Crunch das erste Mal verurteilt wurde. Mann, Mike. Was soll denn der Scheiß? Jetzt leg doch mal das Ding weg. Ey, wieso denn? Klappt das hiermit etwa nicht? Nee, natürlich klappt das damit nicht. Lass mich das doch hier jetzt mal an der Orgel machen. Mike. Mike! Mike, hör doch mal auf damit. Nö. So, das war's. Reicht, ich hab keinen Bock mehr. Boah. Ah. Scheiße, Joy. Ich hab mich erschrocken. Sorry, Mann. Ich glaube, ich bin am Telefonkabel hängen geblieben. Mist, wo ist denn das Ding? Alles okay? Ja, wo ist das? Wo ist das denn? Joy, was machst du da? Wie? Was mach ich? Was mach ich wohl? Ich suche das Telefon? Das sind meine Füße, Mann. Lass das. Entschuldigung. Das Ding, das darf doch nicht wahr sein. Warte, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Ich hör's doch. Ist doch hier irgendwo. Hey Leute, was geht ab? Hey! Was denn? Hey Joy, der Typ ist wieder auf Sendung. Wer? DJ JD. DJ John Draper. Cool, mach mal lauter. Ja, ich mach mal lauter. Ey, lass uns den anrufen. Sei mal leise. 510 32 32 644 510. Merkt ihr das mal bitte? 510 32 32 644. 44. Wo ist denn das Telefon? 510, 32, 36. Ouch! Alles klar? Ja. Mike. Oh Gott. Ich glaube, ich hab's gefunden. Oh. Pfui. See, about years ago, AT&T made a multi-billion dollar decision. Vor 40 Jahren hat AT&T eine Multimilliarden-Dollar-Entscheidung getroffen. Seitdem steuern sie das gesamte Ferngesprächssystem durch 12 elektronisch generierte Töne, die durch Kombinationen von 6 Grundtönen erzeugt werden. Das sind die Töne, die du manchmal im Hintergrund hörst, wenn du ein Ferngespräch führst. Jede wählbare Nummer besteht aus nichts weiter als 2 Einzelfrequenzen, die gleichzeitig abgespielt werden, um eine bestimmte Schwingung zu erzeugen. So ergeben zum Beispiel 1300 Hertz und 900 Hertz, gemeinsam abgespielt, die Ziffer 5. Ich fasse es nicht. Ich spreche mit John Draper. Ja, du wohnst echt weit weg, Joy. Ich kann es nicht glauben, dass du mein Programm noch reinbekommst. Hey, wie ist der Empfang? Ja, gut, sehr gut sogar. Hey, John, hör mal. Ja? Du hast ja auch noch einen anderen Fan. Warte mal. Mike, komm noch. Sag doch mal was. Sag doch. Was Mike? Weiß ich? Hi, Mike. Hier sag ist John. Doch irgendwas. Hi, John. Hier ist Mike. Wow, das ist echt klasse. Ich wusste nicht, dass ich Fans habe. Euch gefällt das Programm also, ja? Ja, absolut. Und sag mal, das ist wirklich dein eigener Piratensender, aber oder? Hallo, ey, ich mache hier alles selbst. Also nicht nur moderieren und so, sondern auch die Technik. Ich bastle an Radios herum. Ich liebe Radios. Das ist sowas wie ein Hobby von mir. Ich baue die um, damit die senden können. Okay. Naja, das ist kein Ding. Man braucht nicht viel. Schraubenzieher, Lötkolben, Transmitter, Verstärker bekommst du alles beim K-Mart. Naja, den Sender kannst du auch aus einem Funkgerät rauslöten. Einfach aufschrauben, raus das Ding, rein damit ins Radio. Easy. Interessierst du dich für Radios, Joy? Mhm, ja, schon. Also, ich liebe Töne. Mhm. Ganz egal was, Musik, Stimmen. Ja. Aber was mich wirklich interessiert, das sind Telefone. Also, ich weiß nicht, ich bin ein richtiger Phone-Freak. Wie? Freak? Du bist verrückt, oder was meinst du? Naja, also, ich bin telefonverrückt. Phone-Freak eben. Phone-Freak, cool, ich auch. Also das heißt, früher zumindest, da habe ich versucht, Telefone aus Radios zu bauen. Ich habe eine Menge Ahnung von Telefonen. Ich habe die Dinge aber nie ans Netz bekommen. Wegen der Frequenzen. Kennst du das Frequenzproblem, Joel? Nein, aber also ich baue auch keine Telefone. Ja. Warte mal, ich zeig's dir einfach, okay? Ich gehe kurz an die Orgel, ja? Okay. Hey, Joy, Freak. Phone-Freak, Freaker, bist du noch dran? Ja. Hey. John? Ja? Einen Augenblick, okay? Also, pass auf, ich spiele dir jetzt was mit meiner Heimorgel vor. Diese Heimorgel? Was? Hallo? Joy? Joy? Bank of America. Mein Name ist Catherine. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist John. Hi. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Wie bitte? Bitte nennen Sie mir Ihre Kundennummer. Wieso meine Kundennummer? Welche Kundennummer? Sir, Sie haben gerade die Bank of America angerufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich? Ich habe niemanden angerufen, Sie haben doch mich angerufen. Darf ich bitte... wie bitte, Sir? Ja? Sir? Ma'am? Vielen Dank, Sir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Was zum Teufel? John hier? Hallo, Joy, bist du das? Hey John, hi. Ja, ich bin's wieder. Was war das für ein Anruf eben? Hast du das gemacht? Also, ich glaube, ich habe die Leitung unterbrochen, wenn es das ist, was... Nein, das meine ich nicht. Ich habe eben eine Dame am Apparat gehabt, die dachte, ich hätte sie angerufen. Dabei aber hat mein Telefon geklingelt. Ich habe einfach irgendwelche Töne durch die Leitung geschickt. Also wenn ich das mache, dann wird manchmal die Leitung unterbrochen, ohne dass ich den Hörer auf die Gabel legen muss. Warte mal. Cool, oder? Ja. Du schickst Töne durch die Leitung und steuerst den Vermittlungscomputer? Nee, ich habe doch gar keinen Computer. Ich habe hier eine Heimorgel und damit spiele ich... Hey, warte mal. Also pass auf, ich habe hier eine Heimorgel und damit spiele ich einfach nur ein paar Töne. Moment mal, Joy, eine Heimorgel? Ja. Hast du eigentlich eine Ahnung, was du da gerade gemacht hast? Du hast eben dem Vermittlungscomputer mit deiner Heimorgel den Befehl gegeben, 2 Leitungen miteinander zu verbinden. Joy, mit einer Heimorgel! Hab ich das? Ja. Das ist cool. Ja, verdammt. Die Dame von der Bank of America dachte, ich hätte sie angerufen und umgekehrt. Die Telefone auf beiden Seiten haben geklingelt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Pass mal auf. Telefonverbindungen werden durch Töne gesteuert, ja? Die Frequenzen sind aber streng geheim. Ich habe nie herausgefunden, welche das sind. Und du erzählst mir jetzt, dass du die Frequenzen mit einer Orgel spielen kannst? Das ist unglaublich! Wo wohnst du? I was born totally blind. Me and my sister. While I was in Meine Schwester und ich sind völlig blind auf die Welt gekommen. Als ich knapp 4 Jahre alt war, das war so 53, 54, fand ich heraus, wie man telefoniert. Ich wollte schon immer ein Telefonmann werden. Mit 7 Jahren meldete ich den Telefonanbietern Störungen und technische Probleme, was ich übrigens immer noch mache. Gerade eben, vor 5 Minuten, habe ich zum Beispiel einen Anbieter in New Jersey angerufen. Ich habe einige scharfsinnige Menschen kennengelernt, die ein wirklich gutes Gehör haben. Ich zum Beispiel kann die Frequenz eines Tons mit einer Abweichung von nur 1% heraushören. Das hier sind beispielsweise 2600 Hertz. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass nicht John, sondern der blinde Junge der erste Freaker war. Joy hat ihm nur den entscheidenden Tipp gegeben, hatte aber selbst keine Ahnung. Vergiss also den Artikel. Ich erzähl dir, was wirklich passiert ist. Joy? Hi, John. Oh, DJ John. Wahnsinn. So verdammt dunkel. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Wir dich auch nicht. Ja, pass auf, der Lichtschalter ist rechts neben der Tür. Danke. Hallo. Oh, du hattest gar nicht gesagt, dass... Ich meine, also ich wusste nicht, dass ihr dass wir blind sind. Ja. Tja, ja. Jetzt weißt du's. Jetzt verstehe ich. Ihr seid also die Telefonfreaks. Ja. Die Freaker. Sozusagen. Ja, blinde Freaker, das ist... Wow, Wahnsinn. Das, sag mal, ist das die Orgel, mit der du... Ganz genau, das ist sie. So, wie hast du das herausgefunden? Ich meine, dass es einen Effekt hat, Töne über die reguläre Leitung zu schicken. Ich höre sie einfach, bei jedem Gespräch im Hintergrund, und dann spiele ich sie mit der Orgel nach. Aber du kannst die Töne einfach heraushören? Moment, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe mal mehrere Töne auf einmal gespielt und habe dann Stimmen in der Leitung gehört, nicht, Mike? Ja, ja. Da haben sich 2 Leute unterhalten und wir konnten mithören. Wow, tap into. Tap was? Sich in fremde Gespräche einklinken. Welche Töne waren das genau, sag mir? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Okay, dann warte mal, ich nehme mal kurz das Telefon, ja? Mhm. Okay, spiel was an der Orgel, Joy. Wir probieren jetzt einfach rum, ja? Okay. Jetzt, nö, nicht schon wieder. Wir gucken, was passiert. Also, warte doch mal. Ich weiß auch gar nicht, wo meine Rassel ist. Ja, also sowas? Ja, nee, viel weiter höher in der Tonleiter. Höher? Ja, oben. Besser? Nee, noch höher. Mhm. Noch ein? Ein Halbton? Cis. Jetzt? Ein. E. Das war also meine erste Begegnung mit ihm. Ich fuhr zu ihm und wir verbrachten ungefähr 5 Stunden zusammen. Seine ganze Welt bestand nur aus Hören. Er redete die ganze Zeit über Phone Freaks. Das war der Grund, warum man ihn Telefonmann nannte. Als ich ihn traf, hatte er nichts anderes als Telefone im Sinn. Das ist es. Das ist die Frequenz. Den Ton kenne ich. Bei dem Ton knackt es immer in der Leitung. Ja, das Knacken stoppt die Gebührenübermittlung. Alle Gespräche, die du jetzt führst, sind kostenlos. Hm. Echt? Joy macht das ständig. Oh, mach das lieber nicht. Wenn die euch zurückverfolgen, kriegen die euch. Ihr müsst das von der Telefonzelle aus machen. Ja, aber die Orgel kann man ja schlecht irgendwo hinschleppen. Richtig. Naja. Wir brauchen anderes Equipment. Was wir brauchen, wäre so eine Art, eine kleine MF-Box. Ein Gerät, mit dem man multiple Frequenzen erzeugen kann. Ja. Eine FM-Box? Nein, MF-Box, Multifrequenz, MF, eine kleine Kiste mit 4 Knöpfen dran. Damit könnte man in einer Telefonzelle ausprobieren, worauf der Vermittlungscomputer noch so alles reagiert. Und wo kriegt man sowas her? Selber basteln. Ich habe bei mir noch so eine kleine Plastikbox rumliegen. Ich bohre da ein paar Löcher rein, Plastikbox. Knöpfe und Lautsprecher dran. Warte, lass mich nachdenken. Ich brauche vielleicht 9, höchstens 12 Knöpfe. Man kann die dann gleichzeitig drücken und dadurch verschiedene Frequenzen erzeugen. Warte, bei 9 Tasten... Welche Farbe hat die Box? Genau. John. Was? Welche Farbe? Farbe? Ja, blau. Warum? Eine blaue Box? Eine blaue. Cool. Eine blaue Box. Eine blaue Box mit Tönen. Erzeugen. -1. 2 hoch 9 minus 1. Hey, das wären 511 verschiedene Töne. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Was? Damit kann ich das gesamte Telefonnetz steuern. Cool. Ich will auch eine Blue Box. Daher kommt also der Name Blue Box? Yep. John hat sich mit seinen Freunden auf Erkundungstour durchs Telefonnetz gemacht. Eigentlich sollte die ganze Sache geheim bleiben. Aber erzähl deinem besten Freund ein Geheimnis und er erzählt es seinem besten Freund. Und bald wusste es jede Sau. Es gibt da eine Telefonzelle in Paris, in der das Telefon jeden Tag klingelt. Ein Freaker spricht dort mit einer Französin, in die er sich verliebt hat. Jeden Tag hebt sie den Hörer am gleichen Ort und zur gleichen Zeit ab. Eines Tages wartet sie also auf den Anruf ihres neuen Freundes, während ein alter Mann in der Telefonzelle mit seiner Frau telefoniert. Inzwischen versucht der Freaker, sie zu erreichen, hört aber nur das Besetzzeichen. Ein paar Minuten später legt der alte Mann entsetzt auf und stürzt nach draußen. Das Telefon klingelt erneut, das Mädchen hebt ab und fragt den Freaker, was er gemacht hat. Er erzählt ihr, dass er die Verbindung der alten Frau gekappt und dem alten Mann gesagt hat, dass er in ihr gemeinsames Haus eingebrochen sei und ihr Telefon als Trophäe mitnehmen werde. Damit kann man anscheinend auch eine Menge Unheil anrichten. Hacker richten kein Unheil an. Es geht uns nicht darum, irgendetwas zu zerstören oder Profit aus der Sache zu schlagen. Wir wollen die Möglichkeiten ausloten. Hacker wollen verstehen, wie Dinge funktionieren. Aber es gibt doch sicherlich auch schwarze Schafe. Ich habe bei einer Investmentbank angerufen und gesagt, dass ich zu viel Geld habe und es irgendwie investieren möchte. Und, ey, die haben mir sofort einen Ansprechpartner gegeben. Und den hast du angerufen, ja? John, tap into. Ich habe mich in seine Leitung eingeklinkt. Stück American Airlines. Billig. Direkt, wenn der Markt morgen früh loslegt. Behalte die dann bis Freitagnachmittag und nimm die Kursgewinne mit. Hit and run. Alles klar. Ich gebe das sofort an unseren Runner weiter. Der kauft die dann direkt auf dem Floor. Morgen kommen die Quartalszahlen von Texas Oil. Was mache ich mit denen? Behalte die im Auge. Lass dich nicht von den schwachen Gewinnen abschrecken. Die Aktie bleibt stark, ganz sicher. Hast du die Deppen verarscht, Rob? Richtig verarscht? Nein, nein. Ich habe mich nicht in das Gespräch eingemischt. Wie? Rob, wo ist da der Witz? Der Witz ist, dass ich weiß, dass die morgen die Aktien kaufen. Und dann verkaufe ich sie wieder, bevor die ihre Aktien verkaufen. Asche, Moneten, Kohle. Ey, viele, viele Dollars. Okay, verstehe. Rob, du kennst mich, ich habe keine Ahnung von Aktien. Prost. Prost. Was soll ich dir mal erzählen, was ich gemacht habe? Ich hatte eine 800er-Nummer, die ich durch einen Scan entdeckt hatte. Durch Social Engineering fand ich heraus, dass die Nummer zum Weißen Haus führte. Natürlich wollte dort erstmal niemand mit mir sprechen, also schummelte ich mich rein. Weißes Haus? Ich möchte gerne den Präsidenten sprechen. Worum geht es denn bitte? Es ist ein Notfall. Sir, bei einem Fall empfehle ich Ihnen, 911 zu wählen. Es ist ein diplomatischer Notfall. Dürfte ich bitte Ihren Namen erfahren? Senator McColl aus Massachusetts. Senator McColl? Ja, Davis McColl. Wer ist denn Ihr Ansprechpartner im Weißen Haus? Ich spreche nur mit dem Präsidenten persönlich. Sir, wenn Sie keinen Ansprechpartner haben, kann ich Sie nicht verbinden. Welchen Ansprechpartner? Tut mir leid, Sir. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Naja, also John, was denkst du dir eigentlich, dass sie dich einfach so mit dem Präsidenten verbinden? Ja klar, Rob, ich weiß es. Aber so hatte ich wenigstens schon mal erfahren, dass die Senatoren Ansprechpartner im Weißen Haus haben. Das war ein Anfang. Oh. Ach, so, ja. Und wer ist Senator McColl? Oh Mann, Rob, den habe ich mir ausgedacht. Aber für meinen zweiten Anruf habe ich ein bisschen in der Zeitung rumgeblättert und mir einen echten Senator rausgepickt. Weißes Haus. Senator Miles Büro, Alex Wong hier. Es geht um die Statistik der letzten Woche. Die beiden ersten Einträge ergeben keinen Sinn. Entschuldigen Sie, wie bitte? Bin ich da jetzt etwa wieder bei der Zentrale gelandet, oder was? Ja, das hier ist die Zentrale. Oh. Wie kann ich Ihnen helfen? Mann, wieso zum Geier bin ich denn bei Ihnen gelandet? Das gibt's doch nicht. Verbinden Sie mich bitte mit dem Ansprechpartner von Senator Miles. Einen Augenblick, bitte. Please hold for the next available representative. Calls may be monitored or recorded. Karl Rubin hier. Senator Miles Büro, hier ist Alex Wong. Ich rufe direkt aus dem Wahllokal an. Senator Miles meinte, Sie hätten ein Problem. Moment mal. Was denn für ein Problem? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber es ist, wenn du Leute anrufst und die nach ihrem Problem fragst, dann erzählen sie dir auch von ihrem Problem. So einfach ist das. Ja, Ja, das ist wohl alles nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Aber richten Sie Senator Miles aus, dass wir die Sache im Griff haben. Nächste Woche liegen die Akten auf seinem Schreibtisch. Sie haben mein Wort. Tut mir leid, Karl, aber das ist nicht schnell genug. Wir arbeiten hier auf Hochtouren. Natürlich, Karl, aber Sie wissen ja, wie Senator Miles reagiert, wenn man ihn warten lässt. Wer bearbeitet die Sache im Moment? Neben mir, Jenny Farnsworth. Jenny, das ist sehr gut. Verbinden Sie mich doch bitte mit Jenny. Ich habe da noch eine andere Sache, die ich mit ihr klären muss. Please stay on the line while we transfer your call. Someone will be with you shortly. Farnsworth. Guten Tag, Wong hier. Mich rufe an wegen der Akten, die noch immer nicht hier eingetroffen sind. Karl Rubin meinte... Ja, Mr. Wong, hören Sie, ich habe hier eine Durchwahl für Sie. Guten Tag, Karl Rubin hier. Miss Farnsworth meinte ich... Es tut mir leid, Sir. Sie können sich aber direkt an ihn wenden. Thanks for calling. Goodbye. Die Akten sind noch nicht eingetroffen. Ich verbinde Sie. Please hold while we transfer your call to a representative. Senator Miles hier, verbinden Sie mich mit... Jake Ryers Büro, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Frank Jackson. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Missverständnis. Kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen? Wenden Sie sich doch bitte an das Büro von Senator Jenkins. If you are a member of the media, please press 1. If you are calling to report a crisis issue, press 2. Von wo aus, sagten Sie, rufen Sie an? Mein Name ist Jack Franson. Leiten Sie sich bitte an das Büro von Senator Jenkins. Frankie Wong hier. Wir haben hier ein kleines Problem. Es ist dringend. Jenkins hier. Ich rufe aus Moskau an. Mein Name ist Howie Wong. Minister Walker ist zurzeit leider in einer Besprechung. Kann ich ihm etwas ausrichten? Senator Jenkins hat mir gesagt, Sie hätten ein Problem. Entschuldigung, Sir, aber wir geben grundsätzlich keine Namen heraus. Minister Walker meinte, Sie hätten ein Problem. Ja, wir haben ein Problem. Unser Kontakt in Moskau. Unser Kontakt in West-Berlin? Ich rufe aus Berlin an. Unser Kontakt in Moskau meldet. Unser Kontakt ist nicht mehr zu erreichen. Walker hier, um was geht es? Amerikanische Botschaft Berlin, was kann ich für Sie tun? Unser Kontakt in Ost-Berlin. Wenden Sie sich an den zuständigen Dienst. Botschafter Jameson hier. Es tut mir leid, Sir, aber diese Informationen kann ich Ihnen nicht bestätigen. Unser Kontakt in Ost-Berlin meldet sich nicht mehr. Es tut mir leid. Diese Informationen sind unter Verschluss. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Jemanden mit diesem Namen gibt es hier nicht. Tut mir leid, ich dachte, ich hätte die Durchwahl von Ron gewählt. Aber sicher, kein Problem. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Bleiben Sie in der Leitung, Sir. Ich verbinde Sie. Ich verbinde. Ich verstehe. Sicher, Sir. Aber diese Nummer kann ich nicht herausgeben. Verbinden Sie einen Augenblick. Kleinen Augenblick, bitte. Einen Augenblick, bitte. Einen Augenblick. Augenblick. Einen Augenblick, bitte. Sir, hören Sie, ich verbinde Sie jetzt mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nixon? Sir, wir haben einen Notfall. Was ist denn los? Das Toilettenpapier ist alle. Phishing, Pretexting, Baiting. Phishing, Pretexting, Baiting. Das sind alles Dinge, die Freaker erfunden haben. Es geht dabei nicht nur um kostenloses Telefonieren. Du kannst dich in Gespräche einklinken, automatische Rückrufe programmieren und alles Mögliche. Wenn du vorgibst, jemand anders zu sein, kannst du Informationen von jedem ausspionieren. Sie können Personen aufspüren, ihren Hauptwohnsitz oder die letzte bekannte Adresse herausfinden. Ob sie Hypotheken haben, ob sie für fremde Unternehmen arbeiten, eigene Unternehmen haben, Aktienanteile besitzen, mit wem sie zusammen arbeiten, mit wem sie zusammen leben, alle möglichen Informationen. Da war dieser Freaker aus dem Nordwesten. Er untersuchte damals eine 804er Vorwahl und fand heraus, dass etwas an der Verbindung nicht stimmte. Er hatte eine Nummer angerufen, die eigentlich gar nicht existieren sollte. Nach ein-, zweimal Läuten hob jemand ab. Operator, kann ich Ihnen helfen? Hallo. Welche Rufnummer haben Sie? Welche Nummer haben Sie denn gewählt, Sir? Er dachte sich eine Nummer aus, die ähnlich war. Tut mir leid, das ist nicht der Anschluss, mit dem Sie gerade verbunden sind. Er war fasziniert. Was in aller Welt war das? Er wusste, dass er da noch einmal anrufen musste. Diesmal rief er von einer Telefonzelle aus an. Operator, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Mabel, Stördienst hier. Mein Name ist Jeremy. Ich teste gerade diese Leitung und so wie es aussieht, können wir die Verbindung leider nicht identifizieren. Welche Zentrale ist da bitte? Welche Nummer haben Sie versucht zu erreichen? Gar keine. Ich versuche hier nicht eine Nummer zu erreichen. Ich versuche diese Verbindung zu identifizieren. Verstehen Sie? Tut mir leid. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ma'am. wenn ich diese Verbindung nicht identifizieren kann, muss ich sie aus dem Netz austragen. Ich sehe hier nämlich keinen Eintrag für diese Nummer und... Einen Augenblick, Sir. Just a moment, please. Okay. Just okay. A moment, please. Just a moment, please. Just a moment. Ich habe hier jemanden, der mit Ihnen sprechen möchte. Geben Sie mir bitte Ihre Rufnummer. Sie werden zurückgerufen. He gave her the payphone number. Er gab ihr die Rufnummer des Münzsprechers. The moment he hung up, sofort nachdem er aufgelegt hatte, it rang instantly. Klingelte es wieder. Hallo? Sie rufen hier an und fragen nach unserer Rufnummer? Ja, ich bräuchte eine Identität. Nein! Was Sie brauchen, ist ein guter Ratschlag. Rufen Sie diese Nummer nie wieder an, hören Sie. Nie wieder. Okay. Vergessen Sie Rufnummer. Vergessen Sie, dass Sie hier angerufen haben. Vergessen Sie. At this point, the freaker was so nervous, he just hung up. Der Freaker war so aufgeregt, dass er einfach auflegte. Er erwartete, dass das Telefon noch einmal klingen würde, aber das tat es nicht. Zufälligerweise hatte der Freaker einen Onkel, der bei einer Bundesbehörde arbeitete. Also fragte er ihn nach der Nummer. When his uncle came back to him, he was trembling and asked him where he got the number. Als sein Onkel zu ihm zurückkam, fragte er den Freaker zitternd, woher er die Nummer habe. It was the president's bomb shelter. Es war die Nummer des Schutzbunkers des Präsidenten. Als der Artikel von Rosenbaum im Esquire erscheint, weiß plötzlich die ganze Welt, wie das mit der kleinen blauen Box funktioniert. John wird kurz darauf das erste Mal verhaftet, richtig? Ja, aber wie gesagt, er bekommt eine Bewährungsstrafe. Das schreckt ihn nicht ab. Hacken ist für ihn wie eine Sucht. Nach seiner zweiten Verhaftung muss er dann endgültig in den Bau. Aber selbst da kann er nicht damit aufhören. Ja, shit. Warte. So. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt musst du nur noch diesen Knopf drücken. Dann kannst du die Walkie-Talkies der Wächter abhören. Den hier? Ja. Okay. Ich höre nichts. Gib John. Mal her. Ja, gib mal her. Ach, du hast das kleine Kabel hier vergessen. Siehst du das? Hier. Ach so. Ah, okay. Und das kommt einfach unter die Schraube? Ja, einfach drunter klemmen. Da drunter, okay. Ja, das braucht man nicht zu löten. Schraube festdrehen und zu. Ja, okay, ist fest. Ja? So. Und jetzt noch einmal. John? Ja, warte, ich hab's gleich. John? Warte. Ja, hab's gesehen. Das war der Gladiator. Der stand da auf dem Hinterhof. Das ist ja unglaublich. Nein, haben wir's doch. Over. Nee, ich mach das schon. Ich lass ihn morgen den ganzen Tag auf Zelle. Dann sieht er, was er davon hat. Hier wirst du sehen, was er davon hat. Was? Kannst du ihm noch die Blower streichen? Nein, sowas. Ich hab's noch nicht. Also, ich mach dann gleich mal zu. Block Alpha. Zelle 4 und 5 bleiben offen wegen dem Gestank. John, da kommt jemand. Oh, shit. Hey, was macht denn ihr da Schönes? Wem gehört das Radio hier? Was für ein Radio? Willst du mich verarschen? Sie meinen das hier? Ja, also das, wir reparieren gerade das Radio, weil es war kaputt. Ja. Mhm. Und wer hat euch den Schraubenzieher hier gegeben? Ich glaube, ich spinne. Das riecht nach 6x8 für euch. Sir, wir haben wirklich nur versucht, das Radio damit funktioniert der Scheiß denn jetzt wenigstens richtig? Kann ich heute das Baseball-Match damit hören? Also das Radio ist noch nicht ganz in Ordnung. Wir müssen erst. Es läuft wie eine Eins, Sir. Sie können es gerne ausgeliehen haben. Oh, ausgeliehen? Ja, Sir. Vielen Dank. Das ist zu freundlich von dir. Wieso hast du ihm das Radio gegeben? Wenn der rauskriegt, was wir damit gemacht haben, sind wir am Arsch. Er hätte es sowieso genommen. Mach dir keine Sorgen wegen dem Chota. Der ist sowieso viel zu blöd, um auch nur irgendwas zu raffen. Scheiße, hoffentlich hast du recht. Es gab ein großes Gebäude mit zwei Blocks, A und B. Ich war in Block A. Es gab eine Schweine- und eine Kuhfarm. Viele Inhaftierte wurden zu Farmarbeiten eingeteilt. Die Gefangenen mussten Schwerstarbeit leisten, vom Bodenhacken bis zur Müllentsorgung. Ich habe mich freiwillig für die Arbeit im Schweinestall gemeldet. Ich hatte als Kind schon auf einer Farm gearbeitet und war mit der Aufzucht von Schweinen sehr vertraut. Freigang, endlich. Hör zu, Fisch. Halte dich an mich. Und du guckst immer auf den Boden. Ja, du guckst keinem in die Augen. Ruhe! Ruhe jetzt! Rechts um! Auf mein Kommando! Bewegt eure dreckigen Ärsche. Und ab! Und ihr könnt eure Blubber vom Boden auflecken. Jawohl, Sir. Und jetzt raus mit euch. Hopp, hopp, hopp, hopp. Kommt, Jungs. John, du auch hier lang. Da hinten haben wir ein bisschen Ruhe. Alles klar. Hey, Johnny, Baby, du Bitch. Was ist schafft das jetzt ich? Was sieht der denn aus? Hey. Fix mich ab, Mann. Nee. Ich hab keinen Bleistift für dich, du Penner. Schreib doch mit deiner Rotze. Hey, Rock, du kannst doch gar nicht schreiben. Hey, Bonita! Toten Vogel. Also, ich glaube, der Fisch will was sagen. Lauter. Achso, okay. Dann, Nein, nicht viel, so laut schon. Vielen Dank erst einmal, also, dass ihr so lauter zahlreich erschienen seid. Amen, John, bitte. Wie gestern angekündigt, werde ich euch heute erklären, wie man eine MF-Box, also die... Ja, die sogenannte Blue Box selbst baut, bauen kann. Hey, komm, was soll der Scheiß? Hey, was soll das? Mit dieser Box könnt ihr eine Line breaken. Also, eine Line ziehen? Jede Line eigentlich. Dazu stellt man die Blue Box auf 2600 Hertz ein. Die Frequenz, die der Vermittlungscomputer, also die Schnittstelle... Schnittstelle! Schnauze! Schnittstelle! Das Thema ist heute also kostenlos telefonieren. Ganz genau. Ihr habt richtig gehört. Ich zeige euch, wie ihr kostenlos telefonieren könnt. Mit euren Freunden, euren Familien, egal wo ihr seid, egal wo sie sind. Ob hier in Kalifornien oder ganz woanders. Mexiko, Kuba, von mir aus nach Florida zum Beispiel. Florida, Jungs, Florida! Was ist das für eine geile Scheiße? Das hier, hey, das hier, Augenblick. Das hier ist euer Werkzeug. Hey, was soll das sein? Das ist eine Verarsche oder was? Richtig, eine Spielzeugpfeife, um genauer zu sein. Jeder Captain Crunch Müsli-Packung legt diese Pfeife bei. Ihr geht also an den Münzsprecher, wählt die 1800 irgendwas und pfeift damit in den Hörer. Nach ein paar Sekunden bekommt ihr ein Freizeichen und könnt kostenlos telefonieren. Die Gefangenen haben es geliebt. Natürlich haben sich die Cops nichts dabei gedacht. Es gab aber auch einige Spitzel unter den Gefangenen, die nicht so begeistert waren. Die hatten Angst, dass ich sie enttarnen könnte oder so. Einer von denen war dermaßen angepisst, dass er mich halb tot geprügelt hat. Du meintest, dass John Blue Boxes gebaut und verkauft hat. Wäre nur der offizielle Grund für seine Inhaftierung gewesen? Please check and try again. We had this order for 1,000 blue boxes from a syndicate frontman in Las Vegas. Wir hatten eine Bestellung von 1,000 Blue Boxes direkt von einem Syndikatsboss in Las Vegas. Und später habe ich erfahren, dass John dahinter steckte. Sie benutzten die Blue Boxes, um Wetten im ganzen Land abzuschließen. Dafür muss man die Leitungen stundenlang offen halten, was sehr teuer werden kann, wenn man dafür bezahlt. Der Deal war 1000 Blue Boxes für $300 das Stück. Vorher haben wir sie für $1,500 pro Stück geliefert, aber $300,000 auf einen Schlag, das war schwer auszuschlagen. Es war nicht John, der die Dinger verkauft hat. Sondern? Also gut. Dafür müssen wir aber wieder etwas zurück. Kurz nachdem John zu seiner Bewährungsstrafe verurteilt wurde, trifft er sich mit einem jungen Studenten. Hey, ich fasse es nicht. John Draper, Captain Crunch. Du bist es wirklich. Steve Wozniak? Ja, genau. Du kannst mich Woz nennen. Alle nennen mich Woz. Super, dass du gekommen bist. Meine Güte. Du warst also der meistgesuchte Hacker der Welt. Sorry, ich meine Freaker. Was ist das für ein Gefühl? Ja, scheiße. Ich bin jetzt auf Bewährung. Geile Sache. Ich habe überall von dir gehört, im Esquire über dich gelesen. Du bist eine echte Legende. Wahnsinn. Wie fühlt sich das an? Ich habe keine Wohnung, bin auf Jobsuche und penne in einem beschissenen Auto. Super. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich meine, John Draper, Captain Crunch. Und jetzt stehst du hier und wir unterhalten uns. Das ist Wahnsinn. Komm rein. Es war der erstaunlichste Artikel, den ich je gelesen hatte. Es ging um Ingenieure und Techniker wie mich und die haben Telefongesellschaften überlistet und Netzwerke geschaffen, deren Existenz sich niemand hätte vorstellen können. Zuerst habe ich einfach ein paar selbstgebaute Chips auf ein Brett gesteckt und Kabel dran gelötet. Als ich die Bluebox zusammen hatte, waren einige Töne richtig, andere nicht. Also suchten wir nach Captain Crunch. Alle sagten, dass John Draper Captain Crunch wäre. Wir riefen die Radiostation an und baten darum, dass uns John Draper zurückruft. Als die meinten, dass er nach dem Esquire-Artikel untergetaucht sei, wussten wir, dass wir mit John den Richtigen erwischt hatten. 10 Minuten später klingelte das Telefon. Es war John und er sagte, dass er nach Berkeley kommen würde, um uns zu treffen. Ich habe mich gefühlt, als würde mich der Präsident zu Hause besuchen. Ich habe mir wie ein Frauenheld vorgestellt. Doch als er an der Tür stand, passte er ganz und gar nicht in dieses Bild. Er sagte einfach, ich bin es, Captain Crunch. Hier geht's lang, John, komm. Wo ist deine Bluebox? Nee, vergiss es bloß. Mein Bewährungshelfer schickt mich in den Knast, wenn ich auch nur ans Telefonieren denke. Schau mal, das hier ist meine, aber die funktioniert irgendwie nicht. Ich habe die selbst gebaut, schau mal. Du kennst dich mit Technik aus, ja, Wurst? Ja, hey, klar. Und ich habe gerade mit Steve eine Firma gegründet. Ein anderer Steve, Steve Jobs. Wir sind Steve und Steve, weißt du? Wir haben eine super Idee. Wir bauen einen Computer. Mit Tastatur und allem drum und dran. Ein Computer? Ja, und wir haben auch schon einen Namen für unsere Firma. Apple heißt die. Apple? Das klingt nicht besonders einfallsreich. Super, oder? Das war Steves Idee, also das mit dem Apfel, weil der ist Frutaria. Steve hat sie nicht mehr alle, aber unser Computer, der wird klasse. Willst du den Prototypen sehen? Klar, braucht ihr vielleicht noch einen Programmierer? Ja, klar, warum nicht? Sag mal, John, kannst du nicht doch mal schauen? Die Bluebox hier, die funktioniert irgendwie nicht. Okay, na gut, komm, dann zeig mal her. Hast du eine Anleitung benutzt? Ja, die aus Popular Electronics. Ja, naja, dann ist ja kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Scheiß Popular Electronics. Kriegst du das hin, John? Ja, schon, aber nicht hier. Ich brauche dazu Werkzeug. Cool! Hey, lass uns danach den Papst anrufen, okay? Er lud mich ins Studentenwohnheim ein. Er hat mir seine Blue Box gezeigt und ich habe ihm gezeigt, wie man sie benutzt. Und dann fragte er mich, ob wir den Papst anrufen können. Ich sage, ja klar, warum nicht? Also rief ich den Vatikan an und fragte nach dem Papst. Wars nahm den Hörer und redete mit einem Typen. Es war 4 Uhr morgens und natürlich war der Papst nicht zu sprechen. I had this manufacturing deal worked out in the Philippines. The model I had ready. Wir hatten uns mit einem Hersteller von den Philippinen geeinigt. Das Modell für die Massenproduktion passte in eine einfache Marlboro-Schachtel. Anstatt dieser üblichen Knöpfe hatte es flache Tasten und sah aus wie ein kleines Radio. Ich hatte es sogar mit einem kleinen Transistor versehen, um einen Radiokanal empfangen zu können. Wenn jemand Verdacht schöpfte, konnte der Besitzer einfach auf das Radio umschalten. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass hier etwas Illegales passiert. You could switch it to the radio and just start snapping your fingers and no one could tell anything was going on. Bei diesem Modell habe ich an alles gedacht. Ich habe sogar Thermit darin eingebaut, das durch ein Radiosignal am Gürtel gezündet werden konnte. Im Falle einer Verhaftung wäre die Box sofort zu Asche verbrannt. Sie war wundervoll. Du hättest die Gesichter dieser Syndikattypen sehen sollen. Sie haben die Box in ihren Händen gehalten, als wollten sie nie wieder loslassen und sagten dabei, wow, einfach unglaublich. Du würdest es wahrscheinlich auch nicht glauben, bis du es selbst ausprobiert hast. Der Cop dachte wahrscheinlich, wir wären irgendwelche Junkies, weil ich lange Haare hatte. Steve schaffte es, mir die Blue Box zu reichen. Ich ließ sie in meiner Jackentasche verschwinden. Doch der Cop fragte, was ist das? Das Ding gab eben Töne von sich, wenn man die Tasten gedrückt hat. Also sagte ich, das ist ein elektronischer Musiksynthesizer. Er sagte, was ist denn das für ein Knopf? Das war der Knopf, mit dem man Telefonleitungen lahmlegte. Also sagte Steve, der ist für die Kalibration. Wir wussten, dass sie uns erwischt hatten. Sie steckten uns in den Streifenwagen. 2 Polizisten vorne, Steve und ich auf dem Rücksitz. Ja, Die Geschichte kenne ich. Die Polizisten haben die Blue Box für einen Synthesizer gehalten und die beiden laufen lassen. Die kommen clean aus so einer Sache raus. Seltsam, oder? Wenn du mich fragst, die beiden wurden aus einem anderen Grund laufen gelassen. Und warum? Wir haben 1500 Blue Boxes beschlagnahmt. Wir wissen, dass sie $300 pro Stück kassiert haben. Also, warum muss ich mir jetzt diese Märchen aus Tausend und einer Nacht anhören? Hm? Was für Blue Boxes? Was für Blue Boxes? Steve Wozniak hat mir vorhin schon alles erzählt. Diese Blue Boxes. Der Schwarzmarkt ist voll davon. Was? Ich habe seit Monaten keine Blue Box mehr angefasst. Und was ist das hier? Die gehört mir nicht. Ich habe sie nur repariert. Ah ja, nur repariert. Ohne sie dabei anzufassen, nehme ich an. Nein, das heißt ja, also... Ich mache sowas nicht mehr. Ich habe einen Job. Ich arbeite jetzt als Programmierer. Als Programmierer? Ja. Ich arbeite an EasyWriter, einem Programm, mit dem man zum ersten Mal Texte auf einem richtigen Computer selber schreiben kann. Jeder einfach so. Das wird die Welt revolutionieren. So seltsam, dass Wozniak mir eben was völlig anderes erzählt hat. Was? Wieso? Ich habe doch nur... Das ist doch echt scheiße, sowas. So, jetzt reicht's mir aber mit diesem Affentheater. Ich habe nie in meinem Leben auch nur eine Blue Box verkauft. Steve und Voss haben mir einen Job versprochen. Ich habe wochenlang für die programmiert und noch keinen Cent dafür bekommen. Da haben sie sich gedacht, ich hole mir das Geld mal eben irgendwie anders. $300.000 mal so eben nebenbei. Was? $300.000? So, das reicht. Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich doch meine eigene Computerfirma gründen. Na, da sind die beiden Steves Ihnen aber zuvor gekommen. Die haben ihre Firma nämlich vor ein paar Tagen offiziell eingetragen. Ach, wie heißt die nochmal? So ein dämlicher Name. Birne? Banane? Apple. Sie meinen Apple. Wenn man in diesem Land einer Straftat überführt wird, kann man für 80% der Unternehmen da draußen nicht mehr arbeiten. Es war fast unmöglich, einen Job zu bekommen. Ich habe die meiste Zeit in meinem Auto gelebt. Nee, wieso hast du denen überhaupt gezeigt, wie man Blue Boxes baut? Hey, die haben mit den Dingern Kohle gescheffelt. Und jetzt bist du der Sündenbock. Ja, shit, ich... Mensch, Rob, die Software, die ich mache, ist millionenwert. Die wird bei jedem Apple mitgeliefert. Die zahlen mir bald die Lizenzgebühren aus. Ey, du wirst sehen, ich werde richtig reich werden. Und der Beweis ist auf meinem Computer. Und wo ist dein Computer? Ja, der ist jetzt Staatseigentum, aber den hole ich mir zurück. Ich werde mir einen Anwalt schnappen, der das FBI richtig fertig macht. Die haben keine Chance. Hast du wenigstens einen Vertrag mit dieser komischen Apple-Firma gemacht? Ach komm, scheiß drauf, das würden die nicht bringen. Oh. Wir haben uns doch geeinigt, ich habe doch wochenlang programmiert, das ist Beweis genug. Was habe ich denn sonst hier die ganze Zeit gemacht, hä? Das ist nicht dein Ernst. Hey, Rob, ich werde richtig reich werden, ich bin jetzt groß im Business. Du wirst schon sehen, ich brauche nur etwas Geld, das ist alles. Und deswegen brauche ich auch einen Job. Ne? Dann bezahle ich einen Anwalt, ich habe alles durchgeplant, dann wird abgerechnet. Diese Penner werden sich wünschen, mich nie verarscht zu haben. Dieser Kerl wird sich wünschen, nie geboren zu sein. Das FBI kann einpacken. Natürlich ist John eine Legende. Er ist der bekannteste und vielleicht sogar der erste Hacker der Welt. Er hat damals für Apple und Steve Wozniak gearbeitet. Er hat die erste Textbearbeitungssoftware für diese neuen Computer geschrieben. Aber er wurde verarscht. Man hat all sein Wissen genommen, Blue Boxes gebaut und verkauft. Und am Ende war es John Draper, der verhaftet wurde. Was ist eigentlich mit deiner Wohnung los? Das sieht ja hier aus wie... Was sind das hier für stinkende Klamotten in der Kiste? Na, das sind die Sachen, die ich vom FBI zurückbekommen habe. Oh Gott, die stinken ja wie... Oh! Ja. Das stelle ich dir in Rechnung. Das wird teuer. Oh. Haben sie deine Sachen in der Leichenhalle aufbewahrt, oder was? Na, also... Soll ich dir wenigstens dabei helfen, den Kram in die Tonne zu kloppen? Nö, lass das alles stehen. Der Vermieter hat mir gekündigt, als er mitbekommen hat, dass ich verhaftet wurde. Ich packe hier nichts mehr an. Sag mal... Rob, kann ich ein paar Tage bei dir pennen? Woz could not get me a job at Apple. Woz konnte mir keinen Job bei Apple besorgen. Er hat bei Apple gearbeitet, ja. Geschäftsführer von Apple, ja. Aber ich bekam nie die Möglichkeit, für Apple zu arbeiten, weil ich der Sündenbock war. Ich war der Typ, der die Prügel bekam. Ich dachte, John würde mittlerweile für Woz arbeiten. Quatsch. Hin und wieder bekommt John so einen Fake-Job, verdient ein paar Kröten und hält dafür den Mund über das, was früher passiert ist. Und woher weißt du das alles? Du fragst einen Hacker, wie er an seine Informationen gekommen ist? Lol. Du hast anscheinend noch immer nichts verstanden. Wie dem auch sei. Die Geschichte liegt jetzt fast 40 Jahre zurück. Was passiert ist, ist passiert. Ist es denn wirklich so passiert? Wie sind die wohl an ihr Startkapital gekommen? Durch den Verkauf von Blue Boxes. Und als die Polizei das rausfand, hat man John beschuldigt. Dieser Typ, ein Straftäter, auf der Straße lebend, kein Job, keine Zukunft. Er ist jetzt 65 und hat nie eine Chance gehabt. Aber weißt du, was die gemacht haben? Sie haben ihm einen Apple-Computer geschenkt. Eine tolle Entschädigung. Was meinst du? Nice compensation, don't you think? Captain Crunch. The law is very strange. It's not very fair and it's very strange. Von Evrim Sen und Dennis Moschito. Mit Originaltönen von John Thomas Draper, alias Captain Crunch, Joseph Carlin Gracia Jr., alias Joy, Robert T. Fitzhugh, alias Rob, Jim Jackson, alias Gunzo, sowie mit Fabian Busch als Captain Crunch, Fjodor Olev als Rob, Tom Schilling als Joy, Tobias Schenke als Mike, Navid Akavan als Voz, Carlos Juan Garcia Piedra als Pedro, Thomas Balu Martin als Zellenkollege, Christian Schramm als Gefängniswärter, Josef Tratnik und Karl-Heinz Tafel als FBI-Agenten. Journalistin Michaela Kramitz, Hacker Bruno Winzen. In weiteren Rollen David Adelhoch, Heinrich Kolpers, Frank Büssing, Steffen Lehmann, Ruth Schiefenbusch, Kerstin Thielemann, Udo Thies, Heike Trinker, Frank Voss und viele andere. Technische Realisation Werner Jäger und Mechthild Austermann. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.